jemand entgegen, der sah schon so komisch aus. Und der sagte mit versoffener Stimme: Hey, rück mal ein paar Mal raus. Und ich sah ihn mir dann von unten mit so hin an. Und er stank. Dieses Element war kaum zu beschreiben, er sah so dreckig aus. Er hatte keine Zähne, aber bunte Haare, auf seiner Jacke stand Nazis raus. Und ich ging einen Schritt zurück und habe abgedankt, denn er stank, ja er stank. Und Ärzten, als ich ihn wieder sah. Er saß auf dem Boden mit noch so einem, wahrscheinlich waren sie ein Paar. Doch gesehen hat er mich nicht, Gott sei Dank, denn er stank, ja er stank. Er stank sehr früh vor Dreck und Akkretze, weil er dich nie gewaschen hat. Doch beerdigt wurde leider nicht hier, das passierte nur vor der Stadt. Geplant war das schon viele Jahre lang, denn er stand.